Deutschlandfunk Kultur Tonart. Richtig viel Erfolg hatte auch mal Clifford Price, alias Goldie, in den 90er Jahren, nämlich als Pionier in Sachen Jungle Drum and Bass und Breakbeat. Er veröffentlichte Klassiker wie Timeless und das ziemlich durchgeknallte Saturn Returns, war befreundet mit David Bowie, hatte eine Liaison mit Björk und leitete sein eigenes Label Metal Heads. Dann folgte der Absturz in die Niederungen der TV-Dschungelcamp-Welt und eine fast 20-jährige musikalische Pause. Vor 2 Jahren meldete er sich mit dem Album The Journeyman zurück. Jetzt legt der Brite nach und setzt mit dem Projekt Subjective ein neues kreatives Ausrufezeichen. Marcel Anders hat ihn getroffen. I think 2001, it got a little bit thin on the ground. 2001 hatte der Drum and Bass ausgedient. Es kamen Genres wie Dubstep auf und die kreativen Säfte meiner Generation schienen erschöpft. Jedenfalls habe ich die Musik an den Nagel gehängt und nicht gedacht, dass ich nochmal ein Album mache. Ich dachte, ich wäre fertig, ausgebrannt am Ende. Doch das war längst nicht der Tiefpunkt. Über eine Dekade sorgte Goldie für Negativschlagzeilen. Er verlor sein Ansehen, sein Geld und seine Karriere. Oder wie er es selbst formuliert, er wurde zur Karikatur seiner selbst, bis er den Produzenten James Davidson traf, ein Studio-Crack halb so alt wie er, mit dem er 2017 sein Comeback Journeyman aufnahm. Nun bilden die beiden das Duo Subjective, das auf dem gemeinsamen Debüt Act One, Music for Inanimate Objects, einen ganz neuen Ansatz verfolgt. Ich bin jetzt im goldenen Alter. Ich bin 53 und ich will mich auf eine Weise ausdrücken, die immer noch Avantgarde ist, aber gleichzeitig auch angenehm und nett, die ich selbst genießen kann. Und ich mache Musik auch nicht mehr, um Geld zu verdienen. Ich will einfach einen guten, tiefenentspannten Vibe. Aus schnellen Beats für exzessive Rave-Partys ist eine Mischung aus Ambient, Worldbeat, Jazz und Soul geworden, mit der er cineastische Klanggemälde in der Manier von Ino der Sakamoto kreiert. Die strahlen Ruhe und Harmonie aus, sind größtenteils instrumental und greifen auf gelegentliche Gastsänger zurück. Zudem besitzen sie eine intensive Atmosphäre, die das Kopfkino des Hörers zum Glühen bringt und man Thailand, wo die 12 Stücke entstanden sind, förmlich sehen kann. Ich werde da hoffentlich noch eine Weile bleiben, also bis zu meinem Tod. Ich habe da mit meiner Familie ein Haus gebaut, und zwar komplett alleine. Ich habe es geplant, das Land gekauft und losgelegt, was ich noch nie zuvor getan habe, genauso wenig wie mich selbst neu zu erschaffen. Ein Wandel vom Saulus zum Paulus, der sich nicht nur in interessanten Klängen niederschlägt. Act One, Music for Inanimate Objects, weist auch eine gesunde Portion Kulturpessimismus und Gesellschaftskritik auf. Denn Goldie sieht uns als Opfer der sozialen Medien und des Telekommunikationswahns, der uns von den wichtigen Dingen des Lebens ablenken und unsere Kreativität zum Erlahmen bringen würde. Die Menschen sind zu leblosen Objekten geworden, zur Verlängerung ihrer Telefone. Steigst du zum Beispiel in einen Eisenbahnwaggon, schaut dich keiner an, weil alle nur noch auf das Display ihres Handys starren. Sie sind wie tot. So this is inanimate objects. We've become inanimate objects. Goldie dagegen ist aktiver denn je. Der Mann, der als Szeneguru, Schauspieler und Promi gescheitert ist, hat sich komplett neu erfunden als Musiker, Mensch und Maler. Heute steht er für schrille, bunte Mixed-Media-Bilder, macht täglich 90 Minuten Yoga und verfolgt eine regelrechte Mission. Mit Stücken, die uns die Möglichkeit zur Entspannung bieten und unser Denken positiv beeinflussen. Alles andere hat er hinter sich gelassen. Ich überlasse es jetzt den 21-jährigen Kids, Krach zu machen. Ich brauche das nicht mehr und will es auch nicht mehr. Ich möchte konzeptionelle Musik machen und mich weiterentwickeln. Dieses Album hat etwas Neues und genau darum geht es mir. Ja, so viel von Goldie, dem geläuterten Enfant Terrible der 90er Jahre, das sich hier mit Subjective regelrecht neu erfindet. Dieser Tage ist ja schon wieder an einem Nachfolger am Basteln für Music for Inanimate Objects. Im Herbst dieses Jahres soll das dann erscheinen.